Paulussen. Wie bitte? Helge Paulussen. Her? Helge Paulussen. Helge Paul Essen. Paulussen, ja. Könnten Sie das langsam und deutlich buchstabieren? Ja, mein Vorname ist Helge. H wie Henne, E wie Emil, L wie Ludwig, G wie Gustav, E wie Emil. Ja. Mein Vorname ist Paulussen. P wie Paula, A wie Anton, U wie Ulrich, L wie Ludwig, E wie Emil, Double S, E wie Emil, N wie Nordpol, Nordpol. Ist Paul Essen zusammen oder getrennt? Zwei Zusammen, zusammen. zusammen. Okay, Frau Paul Essen, wie alt sind Sie? Ja, 65 Jahre. 65 Jahre alt sind Sie und wissen, wann genau sind Sie geboren? 26. Ja. 11.61. 26.11.61. 61, Ja. okay. Frau Paul Essen, wie groß sind Sie? 156. 156. Okay. Wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Ja, 85 Kilogramm, Herr Doktor. 85 Kilogramm. Okay. Frau Paulessen, was führt Sie denn heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen. Seit gestern Abend habe Plötzlich aufgetreten, aber sehr starke Schmerzen. Wo genau sind diese Schmerzen? Ja, Könnten Sie mir zeigen? in der Lunge, in der Unterbauch, im Lunge, Unterbauch? ja. In den linken Unterbauch. Ja, Herr Okay. Doktor. Frau Paulessen, wie stark sind diese Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? Wobei 0 keine Schmerzen und 10 die stärksten Schmerzen bedeutet. Ja, Herr Doktor, 5, aber bei Stuhlgang ist bei Stuhlgang verschlimmer meine Schmerzen. Okay, bei Stuhlgang verschlimmern sich die Schmerzen. Okay, das habe ich notiert. Ja. Brauchen Sie Schmerzmittel oder könnten Sie Nee, nee, diese nee. Schmerzen aus bis zum Ende des Gesprächs aushalten. Nee, nee, nee, kein Problem. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Ja, Herr Doktor, in Mitte Unterbau strahle meine Schmerzen aus. Im mittleren und mittleren Unterbauch. Ja. Okay, das habe ich notiert. Sind die Ja. Schmerzen, Sie haben gesagt, plötzlich aufgetreten? Ja, plus. Und sind die Schmerzen dauerhaft oder verschwinden sie zeitweise? Ja, immer dauerhaft, aber besonders bei Schüttelgang ist Schmerzen stärker. Okay. Frau Paulessen, werden die Schmerzen im Laufe der Zeit stärker oder lassen Sie nach? Ja, Doktor, ich habe gesagt, ich habe starke Schmerzen immer. Nein, nein, ich meine im Laufe der Zeit. Ja, Immer gleich oder immer stärker gleich. okay, gleich, nicht werden stärker. Das ist Immer wichtig für stärker. uns. Okay. Okay. Solche Kleinigkeiten für uns wichtig, um genau Diagnose zu stellen. Deswegen, Sind Sie am bisschen nervös? nein, ich Okay. bin ich bin nicht gestresst. Okay, Frau Paulessen, könnten Sie mir diese Schmerzen genau beschreiben? Ja, meine Schmerzen drückend, ist drückend, Herr Doktor. Drückend. Okay, das habe ich notiert, Frau Paulessen. Paulessen, gibt es einen Auslöser für Ihre Schmerzen? Zum Beispiel haben Sie sich am ba Bauch verletzt oder etwas gegessen? Nee, nee, nee, Gibt es? nee, nee, Okay. nee, ich habe nicht mehr. Okay. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert? Nee, ich habe nicht mehr, Herr Doktor. Okay. Außer Stuhlgang, gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt? Wie bitte? Außer Stuhlgang, gibt Ja. es etwas, das die Schmerzen verstärkt? Ja. Wer? Was? Was ist das? Ja, ich möchte nicht darüber. Okay. Ja. Haben Sie ähnliche Beschwerden früher gehabt? Ja, Herr Doktor, ich bin mit 20 Jahren hatte ähnliche Beschwerden bei mir wurde Operation durchgeführt, Blinddarmentfernung durchgeführt. Mit 20. Lebensjahr. Ja. Und das habe ich notiert. War die Operation komplikationslos? Nein, nein, nein, Herr Doktor. Kein Operation. Nein, Nein, oder? keine Keine Operation. Operation. Keine Okay, keine Operation. Komplikation. Okay, das habe ich notiert. Frau Paulessen. Frau Paulessen, haben Sie gegen diese Schmerzen irgendwelche Medikamente eingenommen oder etwas probiert? Nee, ich habe nicht Medikamente eingegeben, aber seit 2 Wochen habe ich Verstopfung, Herr Doktor. Seit 2 Wochen. Ach so. Ich habe aus dem Afürmittel gekauft. Dann nehme ich 2 oder 3 Mal Afürmittel angenommen. zweimal sie haben Zweimal, dreimal, ja. hat dieses Abführmittel dabei ihnen geholfen? Ja, nicht geholfen ama ja, ein bisschen. Ein oder zweimal in der Woche habe ich Autotoilette Ein oder gegangen. zweimal. Ja, Herr Oh. Doktor. Entschuldigung, leiden. Ja, sie leiden unter Verstopfung. Nur seit 2 Wochen oder früher leiden sie Z häufiger Verstopfung. Z Zweibrücken ist diese Beschwerden bemerk habe. Okay. Aber ja, seit einem Monat habe ich ein bisschen verstopfen. Okay. Gibt es in Ihrer gibt es Blut im Stuhl? Haben Sie das Ja, bemerkt? Ach ja, ja. so. Hellrotes Blut habe ich gesehen. Rotes Blut. Das war gemischt oder ausspürt? Nee, auch schon Überfläche. Rotes Blut haben Sie bemerkt. Wann haben Sie das bemerkt? Ja, gestern morgen, Herr Doktor. Gestern. Wann war der letzte Stuhlgang? Gestern morgen, Herr Doktor. Gestern Morgen. Evet, ja. Okay, das habe ich notiert. Und das war, es gab hellrotes Blut Ja. darin. Okay. Wechseln sich bei Ihnen Durchfall und Verstopfung ab oder Ja. leiden Sie immer Verstopfung? Ja, manchmal nach dem Verstopfung habe ich ein bisschen ein bisschen diyor ya Herr Doktor gemacht ama alle habe Verstopfung. Okay, gehen Winde ab. Ja, kein Problem. Okay, gut zu hören. Haben Sie Fieber, Störfluss, Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Ja, der Herr Doktor, gestern Abend habe ich gemessen. Meine Ja. Temperatur ist 38,5 Grad Celsius. Heute Morgen ein bisschen leicht. Es ist 38,2 Grad Celsius, Herr Doktor. 38,2. Ja. Okay. Haben Sie Brustschmerzen, Atemnot oder Herzrasen? Nein, ich habe keine Bemerkung. Okay. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Übelkeit oder Erbrechen haben? Ja, ich habe Übelkeit, aber keine Erbrechen. Haben Sie Ama Übelkeit? nicht stark, leichte Übelkeit. Vielleicht, seit wann leiden Sie darunter? Ja, seit 2, 3 Tagen. Seit 3 Tagen. Okay, aber keine Erbrechen. Ja, keine Erbrechen. Ja, Frau Paulessen, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Ja, ich habe mehrmals auf die Toilette Yes. gegangen. Ja, Seit wann? seit einer Woche, Herr Doktor. Seit einer Woche Ja. gehen Sie häufiger als früher oder häufiger als gewöhnliches zum Toilette. Ja, Okay. außerdem habe ich beim Wasserlassen brennendes Gefühl, Herr Doktor. Das habe ich. Ja. Haben Sie Urin? Nein, ich habe keine. Ist der Urinmenge weniger Weniger. als angewöhnliches oder viel mehr als angewöhnliches? Weniger und häufiger. Ungewöhnliches. Weniger Okay. und häufiger. Ja, Frau Paulessen, wie ist Ihr Appetit? Ja, mein Appetit, ja, kein Problem. Aber normalerweise kein Problem. Aber seit 2 Tagen habe ich nicht gut. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Nein. Eine Gewichtsveränderung Ich habe keine erwähnen Mühe. Sie. Okay. Schlafen Sie gut oder haben Sie Schwierigkeiten einzuschlafen Ja, oder normalerweise durchzuschlafen? habe ich keine Probleme. Seit 2 Tagen habe ich nicht gut geschlafen. Können Sie wegen dieser Schmerzen nicht Ja. schlafen? Ja. Okay, das habe ich notiert. Ja, Frau Paulessen, Sie sind 65 Jahre alt. Ich denke, dass Sie im Wechseljahre sind, Menopause sind. Seit wann sind Sie in Menopause? Das 20 Jahre, Herr Doktor. Seit 20 Jahren. Besuchen Sie Ihren Frauenarzt regelmäßig? Ja, besuchen, aber ich habe eine Frage, Herr Doktor. Ja, Ist diese bitteschön. Frage ist wirklich? Ja, natürlich wichtig, Frau Paulessen, diese regelmäßige Art Besuchen können viele ernsthafte Krankheiten früh, ja, Erkennen. da, ja nicht Erkennen. ja um viele Krankheiten früh zu erkennen, sollten Sie diese regelmäßige Art Besuchen machen. Das ist Okay. wichtig. Okay. Okay. Mindestens zweimal pro Jahr empfehlen wir. Okay. Gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte, Frau Paulessen? Zum Ja. Beispiel chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck Ja, oder Herr Doktor. Zuckerkrankheit. Herr Doktor, Bluthochdruck habe ich seit 2 Jahren. Pazartesi var yarın. Aber Okey. ich habe immer kontrollieren. Gestern Abend ist meine Blutdruck 120 zu 18 Millimeter Hg. Okay, das war gut zu hören. Noch etwas? Nein. Okay. Und außer dieser Blinddarmentfernung, hatten Sie noch andere Operationen Nein, früher? nein. Keine. Okay, Sie nehmen zweimal oder Sie haben zweimal Abführmittel eingenommen Ja. wegen dieser Verstopfung. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja, natürlich, Herr Doktor. Die 5 Milligramm morgens nehme ich an. April 5 Milligramm. Okay, morgens. Das habe ich notiert. Danke für alle Informationen, Frau Ja. Paulessen. Frau Paulessen, sind Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ja, ich habe keine Allergie, aber Herr Doktor, wenn ich Operation, wenn bei mir Operation durchgeführt würde, nach dem Operation habe ich Bauchschmerzen und Blähungen. Nachdem Operation. Ja. Okay. Vielleicht vermutlich sind diese Beschwerden wegen die Narkosemittel, wegen Narkose aufgetreten. Ja, ich weiß nicht. Ja. Eventuell. Okay. Darf ich fragen, ob Sie rauchen oder ob Sie früher geraucht haben, Frau Paulessen? Nein, Herr Doktor. Okay. Trinken Sie Alkohol? Nein, nein, nein. Gut zu hören. Da, Warum ja. haben Sie gut Ja, Sie gesagt? rauchen nicht, Sie trinken kein Alkohol. Das ist sehr gut, solche Erfahrungen zu hören. Ja, ich gratuliere Ihnen. Also routinemäßig muss ich Sie fragen, ob Sie mit irgendwelchen Drogen Kontakt haben. Nein, nein, nein, Herr Doktor. Ach so, gut. Ja, ich gratuliere Ihnen. Und sind Sie vollständig geimpft? Ja, natürlich. Ja, treiben Sie Sport regelmäßig? Nein, nein, leider. Ja. Warum haben Sie nie gut gesagt? Das ist nicht gut. Sie sollten auf jeden Fall, egal wie alt Sie sind, regelmäßig Sport machen. Okay. Mindestens zwei oder dreimal pro Woche ist das sehr wichtig für Ihre Gesundheit. Ja, Frau Paulussen, Entschuldigung, nein, sind Ihre Eltern gesund? Ja, mein Vater ist verstorben, Ja, leider. es tut mir leid für Ihren Verlust. Woran ist er verstorben? Ja, Blutzucker hatte er Ja. mit 20 Jahren. Von Komplikationen an Blutzucker ist er plötzlich verstorben. Es tut mir leid, ja, Frau. Vielen Dank. Und was ist mit Ihrer Mutter? Meine Mutter ist 18 Jahre alt. Leider dran 80 Jahre alt. 80 Jahre alt, ja, natürlich. Kann das richtig sein? Es gibt nur 15 Jahre zwischen Ihrer Mutter und Ihnen. Ja. Kann das sein? Ja. Okay, ja. Und er leidet an Ja. Ateşschwäche. Schwäche. Und Okay. liegt im Bett, Herr Doktor. Ah, Was das ist tut mir leid. Ateşschwäche, Herr Doktor? Ja, alte Schwäche ist ein Gesundheitszustand, der wir natürlich im höheren Alter beobachten. Viele Beschwerden, Müdigkeit, Betriebslosigkeit oder Schmerzen können die Patientin haben in dieser Schwäche. Wir nennen diese Beschwerde Bild Altersschwäche. Okay. Wie sagen Sie in Medizin, Altersschwäche? Ist das wichtig? Wissen Sie? Ja, ich habe keine Ahnung. Wir können so nutzen. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein, ja, doch. Okay. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin ledig. Ledig und haben Sie Kinder, Frau Nein, nein, nein, Paulessen? nein, nein, nein. Ja, ich denke, Sie sind im Ruhestand. Ja, ich bin Ruhestand, aber vorher als Sekretärin habe ich gearbeitet. So, ja, Sekretärin, das habe ich notiert. Frau Paulessen, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf Entzündung, Darmentzündung, beziehungsweise Entzündung von kleinen Ausstülpungen im Darm. Das heißt, das bedeutet, dass sich kleine Ausstülpungen im Darm entzündet haben. Manchmal Was können, bedeutet Ausschüttung, Herr Doktor? ja, Ich ich bin Krebs. erkläre, ja, ich erkläre, nein, das ist nicht Krebs. Wegen langseitiger Obstipation können meistens Menschen manche Ausstülpungen im Darm, okay? Okay. Manchmal können sich diese Ausstülpungen entzünden und wir nennen diese Krankheitsbild so, okay? Ausschüttelung bedeutet Ballonartikel vorwölken. Wie bitte? Ausschüttelung bedeutet Ballonartikel vorwölbung. Ja, wir können auch so formulieren. Ja, Okay, das ist auch gut. Doktor. Okay. Aber das bleibt nur eine Vermutung. Deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen. Anschließend Ihnen für das Labor abnehmen, Blut abnehmen. Ich werde auch eine EKG schreiben, um mögliche Herzursache auszuschließen. Und danach werde ich ein Bauchultraschall durchführen. Okay? Okay. Sobald die Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Dann komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Haben Sie Fragen oder gibt es noch etwas, das Sie hinzufügen möchten? Ja, Herr Doktor, besteht Lebensgefahr oder werde ich sterben? Nein, das ist eine Entzündung. Das ist nicht so schlimm. Ja, natürlich, das ist etwas ein bisschen zu früh, genau zu sagen. Aber vermutlich können wir diese Erkrankungen oder ihre Beschwerden mit medikamentös behandeln. Okay? Denken Sie Operation? Jetzt ist es früh. Fortschrittene Untersuchungen zu sprechen, aber falls eine Operationen, bitte haben Sie keine Angst. Ja, Sie sind in be besten Händen. Unsere Kollegen sind sehr erfahrene und sehr ausgebildet. Okay, Okay. solche Operationen werden bei uns häufig, deswegen Sie haben viel Erfahrung. Aber wie gesagt, sollten Sie vermutlich medikamentös behandeln. Okay. Okay, Okay. behandelt werden. Entschuldigung, sollten Sie behandelt werden, ja. Okay. Vielen Dank, Herr Doktor. Ach, vielen, vielen Dank, ja. Kling, kling. Ja, bitte, Dr. Doğan am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Guten Tag. Frau Stöttke. Frau Stöttke. Natriumwert 172 Millimol 72. pro Liter. Ja, vielen Dank, aber ich brauche wieder eine Wiederholung der Name. Könnten Sie das wiederholen oder buchstabieren? S T Ö wie Österreich Ja. D T K E Stöttke. ETK E ama wie Emin. Emin'de. Okay, Stuttgart. Ja, das Tamam. habe ich. Könnten Ja, das Sie habe ich bitte schon. diese Werte Ihre Oberarzt weiterleiten? Ja, gerne. Vielen Dank. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Çetin Hocam bir baka dur istersen. Okay, ya da bakayım. Bak bak. Vakiti göremedim ama yetiştim. Ben saat ayarlamamıştım. Kaç dakika açtım. Hocam ben de saat göremedim. Kemal hocam kurup gideyim dedi ama doğru kurmuş da aslında. 22 dakika oldu hocam. Kaldı Tamam. 22 dakika oldu. Sağ ol Hediye hocam. Evet, O 22 dakika. zaman 19'da bitirdik gibi. Yok da 20'de. Tabii, sonra Heh. çok soru sordu beni hocam. Ondan şey oldu Tamam. ama onlar da güzel oldu. Ağzınıza sağlık ikinizin de. Tamam. Çünkü hasta bunların zaten bir iki tanesini soruyor diyorlar ya hani tüm erfarınkları zaten sormuyor. Reaksiyon. Guten Tag. Ja. Ja, heute habe ich eine neue Patientin Hı. aufgenommen. Ja. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Gerne. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Frau Stüttke einen Natriumwert von 172 Millimol pro Liter hat. Dieser Wert ist stark erhöht, entspricht einer Hypernatriämie, weil die Normbereich für Natrium zwischen 135 bis 145 liegt. Millimol pro Literli. Ja, Ja. deswegen habe ich so gedacht, oder können wir das so nennen? Okay, warum sagen Sie oder geben Sie diese Bescheid zu mir? Weil sie Oberarzt sind, Oberärzten sind und dafür zuständig sind. Okay, aber diese Patientin ist in vierte Etage Okay, in. ja, ich würde den zuständigen Arzt kontaktieren und ihn über den Wert informieren. Gut, okay. Wie würden Sie diese Patienten, ich meine nicht diese Patienten, diese Natriumfälle, Werte behandeln? Könnten Sie kurz erklären? Ja, natürlich. Die Ursachen sind natürlich sehr wichtig, aber Hauptsache ist die Symptome. Höchstwahrscheinlich hat diese Patientin entsprechende Symptome. Deswegen soll ich sofort behandeln, aber nicht schnell. Ich muss langsam diesen Wert korrigieren. Ja. Wegen eines Risiko, wegen des Risikos einer Gehirnödem, eines Gehirnödem, Ja. ja, wenn Natrium zu schnell oder schnell korrigiert wird, kann das eine Gehirnödem auftreten. Deswegen soll ich so behandeln. Okay, Ja, wie würden dafür. Sie behandeln? Ja. Ja, ich würde zuerst hypotonische Kochsalzlösungen oder Glukoselösungen verabreichen. Ja, aber je nach die Kontrolle kann ich die Therapie oder kann ich die Lösungen anpassen. Ja, die Hauptsache ist, Entschuldigung, je nach die Arten von Hypernatremie können wir die Lösungen anpassen. Zum Beispiel, wenn bei hypovolemische oder isovolemische Hypernatremie verabreichen wir halb isotone Kochsalzlösungen, aber mit Hypernatremie sollten wir mit Glukoselösungen behandeln oder korrigieren. Zum Beispiel, wie viel stündliche würden Sie den Blut kontrollieren nach der Flüssigkeit zum Beispiel? Je nach dem Zustand der Patientin oder dem Labor können wir in alle 2 oder 4 Stunden die Natriumwerte sollen wir kontrollieren. Entschuldigung. Aber täglich maximal 10 Millimol pro Liter können wir reduzieren oder dürfen wir reduzieren, die Werte reduzieren oder Okay. korrigieren. Dankeschön. Könnten Sie bitte andere Patienten, Ihre Patient oder Patienten vorstellen? Ja, gerne. Entschuldigung. Es geht um Frau Helge Paul Teşekkür Essen. demiyoruz Sayın Hocam. Ne diyeyim? Alles gut. Ah, okay. Also. Okay, ja. Es geht um Frau Helge Paul Essen. Sie ist 65 Jahre alt, geboren am 26.11.1961. Sie ist 1,56 Meter groß und wiegt 85 Kilogramm. Sie kam heute zu uns wegen seit gestern Abend bestehende Bauchschmerzen in dem linken Unterbauch, im linken Unterbauch. Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten. Sie berichtet, dass die Schmerzen im mittleren Unterbauch ausstrahlen. Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen drückend, progredient und persistierend. Die Schmerzintensität liegt bei 5 von 10 auf der NRS und die Schmerzen verschlimmern sich beim Stuhlgang. Außerdem erwähnt sie, dass sie mit dem Entschuldigung, mit 20. Lebensjahr ähnliche Beschwerde hatte, und deswegen wurde bei ihr eine Appendektomie durchgeführt. Begleitend klagt sie über Fieber bis 38,5 Grad Celsius, Unübelkeit seit 3 Tagen, Dysurie, Polakisurie und seit 2 Tagen Obstipation. Seit zwei Vegetat Tagen, oder? seit Entschuldigung. 2 Wochen, Ah Entschuldigung, ja, seit 2 Wochen okay. Obstipation, ja, alles klar. Vegetative Anamnestisch ergaben sich Inappetenz und schmerzbedingte Dysomnie. Sie ist seit 12 Jahren in Menopause. An Vorerkrankungen leidet sie seit 2 Jahren an arterieller Hypertonie. An Operationen ist eine Appendektomie bekannt. Sie nimmt bei Bedarf Abführmittel und regelmäßig einmal morgens Ramipril 5 Milligramm ein. Sie hat keine Allergie. Die Nox-Anamnese war unauffällig. Die Familienanamnese ergab Diabetes Typ 2 beim Vater, Altersschwäche bei der Mutter. Sozialanamnestisch ist sie ledig. Momentan ist sie im Ruhestand. Früher oder vorher hat sie als Sekretärin gearbeitet. Sie hat keine Kinder. Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf. Entschuldigung, Herr Doğan. Was haben Sie über Ihr Vater? Ich habe akustisch nicht gehört. Wirklich Ihr Vater? Diabetes Typ 2, Diabetes mellitus Typ 2. Hm. Aber ja, an der Komplikationen des Diabetes ist er verstorben. Okay, keine Kolonpolyp oder Kolonkrebs, ha? Der Patient nicht das erwähnt. Erwähnt. Okay, Die okay. Patientin, Entschuldigung, die Patientin hat das nicht Okay. erwähnt. Und ist die Operationen, war die Operationen komplikationslos oder? Meinen Sie die Appendektomie? Ja, mit 25. Jahren. Wann hat er Frage, Appendektomie? nein, Frage danach wurde nicht gestellt. Ah, okay. Das ist ganz wichtig, ja. Vielleicht hat er Narkoseunverträglichkeit Aber oder. ja, Entschuldigung, sie hat erwähnt bei der Allergieanamnese. Nach der Operationen hatte sie manche Beschwerden, deswegen oder wahrscheinlich wegen der Narkose. Sie Okay. hat das erwähnt, ja. Okay, das ist ganz wichtig, ja. Vielleicht haben wir, da werden wir Ihre Patient auch Operation durchführen oder so, ja. Das ist wichtige Informationen. Okay, weitermachen Sie bitte. Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine Divertikulitis. Ja, differenziell, ja, aber das Wofür sprechen? ja, die Schmerz, ja, ich würde sagen, die Beschwerden, die Beschwerdebild, das Beschwerdebild sprechen dafür. Der Patient hat einen der Patient hat schmerzhaft, Entschuldigung, der Patient hat eine linken Unterbauchschmerzen, drückende Schmerzen, beim Stuhlgang Verschlechterung und auch gleich begleitend hat sie Fieber, und die Beschwerde, vermutlich gibt es eine oder wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Obstipation und dieser Beschwerde. Obstipation oder langzeitige Obstipation kann dazu führen. Und ja, die Alter, wie bitte? Blut im Stuhl. Ja, Blut im Stuhl kann sein oder Und auch ist. vielleicht mit Wasserlassen. Ja, Wasserlassen kann eine andere getrennte Beschwerdebild, kann das ein getrenntes Beschwerdebild sein. Auch Ja, kann eine auch. Zusammenhang zwischen diese Verdachtsdiagnose. Ich werde bei der weiteren Untersuchung das abklären. Okay, machen Sie bitte Ja, und meine weiter. Ver ja, Differentialdiagnostisch kommen Kolonkarzinom und Harnweginfekt oder Harnweginfekt. Gibt es S zwischen Ihnen? Weiß ich nicht. Ja, um das meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich natürlich zunächst die Patientin körperlich untersuchen. Ich werde danach Blut für das Labor abnehmen und Urin und Stuhluntersuchungen durchführen. Außerdem sollte eine EKG geschrieben werden, um eine mögliche Herzursache auszuschließen. Weil der Patient schon an arterielle Hypertonie leidet. Und ja, ich werde auch Bauchultraschall durchführen. Gegebenenfalls würde ich eine CT-Abdomen veranlassen. Ja, sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich diese Patientin stationär aufnehmen. Ich würde Nahrungskarenz, Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution und symptomatisch Analgetikum, Antipyretikum und gegebenenfalls Antibiotikum verordnen. Ja, und natürlich ist es sehr wichtig, eine sofortige chirurgisches Konsil anzufordern. Ja, ich würde auch später reiche Ernährung und ausreichende Flüssigkeit zu konsumieren und regelmäßig Sport machen oder sich zu bewegen, zu Bewegung und auch kohlenhydratreiche Ernährung zu vermeiden. Hocam neydi? Blas mıydı? Balas mıydı? Ballaststoff ya, işte Ballaststoff. ballaststoffreiche Ernährung empfehle ich. Ernährung empfehlen, o da das war ein Risikofaktör für Diabetes. Aynen. Ballaststoffarme Ernährung ist ein Risikofaktor dafür, aber umgekehrt wird das empfohlen, ballaststoffreiche sich zu ernähren. Ernährung, ja. Und auch, ja, Obstipation zu vermeiden, ist das sehr wichtig. Und unsere Patientin ist Übergewicht, deswegen ist es auch wichtig, Gewicht zu reduzieren. Ja, und vielleicht späteren in akuten in akuter Divertikulitis vermeiden wir eine Koloskopie, aber vielleicht nach 6 Wochen oder ja, nach 6 Wochen würden wir oder veranlassen wir eine Koloskopie. Danke schön, Herr Doğan. Sie haben gut gemacht. Können wir jetzt, wenn Sie möchten, ein paar Erfahrung lesen? Was Okay. denken Sie? Ja, besser. Ja, ich bevorzuge das. Letzte Erfahrung habe ich leider ich kann nicht beim anders in diese Woche. Ich vermute, dass neu diese Fälle bekommt, aber ich kann leider nicht gefunden. Dann schauen wir. Ist dieser Fall letzte Woche oder diese Woche gekommen? Ach Ist so. gekommen. Ja, deswegen das war in Danish Group, aber ich kann leider nicht gefunden. Neu Fall, neue Erfahrung, aber früher Erfahrung habe ich. Ich möchte diese Satz lesen. Für die Aufmerksamkeit ist es wichtig oder falsch oder können wir nutzen, weiß ich nicht. Die Prüfling mi hocam? Sınav giren biz Prüfling mi oluyoruz? Prüfling ya. Die Prüfling hat gesagt, dass englische Beschwerden keine, aber die Patientin sagte, mit 22. Lebensjahren hatte ich gleich Beschwerden, aber im rechten Unterbauch. Und bei mir wurde eine Appendektomie durchgeführt. Yani englische Beschwerden keine demiş, gleiche Beschwerden diye tanımlamış. Bunu biz nasıl sunum yapacağız hocam sunarken, forstellung yaparken? söyleyebilir miyim? Bitti hocam. Divertikülitis zaten apandisitin soldaki hali gibi düşünebiliriz. O yüzden benzer şikayetler ama solda oluyor divertikülitis. Apandisit de sağda oluyor. Sağ alt. İkisi de karın altında. Biri sağda, biri solda. O yüzden benzer şikayetler olması normal. Okey. Bunu hocam 50'şe 5 verdin diye sunabilir miyiz Ober Arts'ta Derya hocam? O da buradaki sınava giren genç demiş ki 50'şe 5 verdin kaynı demiş ama Yok yok kaynı. hayır. Şimdi hasta eğer bunu ifade ettiyse bunu apandisi söylemek için, apandisi tarif etmek için söylemiş. Ama zaten klinik olarak da böyledir hani. Benzer şikayetleri verir. Bence Çetin hocamın sunduğu şekilde gayet Tamam. güzel Ya da yani. şöyle deneyebiliriz, özür dilerim. Ve gel 50'şe 5'i verdin. Bir de Bay İya. Yarın apendektomi duş kefir. Ja, okay. Aber natürlich, das ist in den rechten Unterbauch zum Ya Beispiel. natürlich. Am Ende man kann. İlla divertik olacak diye bir şey yok. Hastanın doktorum dediği gibi karın ağrısı var ama sağda oluş. Apandisitmiş. Açtığı zaman Mekkel de çıkabilir ama sonuçta şikayetler aynı karın ağrısı var. Belki o zaman ishali de vardı hastanın. Bilemeyiz onu biz. O zaman endişe ve gel endişe beşi verdin. Bir de operasyon gel. Okey. Okay. Ich habe eine Frage. Der Patient im Protokoll hat erwähnt dass die Vater oder dass ihr Vater Ja, ich komme leidet das. an Kolonkarzinom Ja. gelitten, aber heutige Patientin hat das nicht erwähnt. Deswegen würde ich gerne wissen, ob ich auch Ja, differenzialdiagnostisch das ist ganz wichtig. Ja, Kolonkarzinom richtig. Ja, denken richtig. kann. Entschuldige, weil meine Papier oder meine Fall hab eher keine Bild keine Darmkrebskarzinom. Entschuldigung. Okay. Ja, meine Fall hier keine Darmkrebs Krebs. Beni hocam, Ja. bitten um sie Entschuldigung. Um sie vielleicht können Sie auch Sümeyra's Dokumente oder andere Fälle auch wie Protokoll meine ich können ja, aber ja Bir Entschuldigung şey diese diyorum. Divertikulitis nicht auch Ja, nur in Protokoll. eine Doküman haben Divertikulitis wir. ist anders ein bisschen, aber wir können auch sie schicken. Ich denke, Entschuldigung, darf ich, ja, bis jetzt, vielleicht, das ist auch für Sie ganz wichtig, Herr Beni, wichtige Beschwerden oder Informationen finden. Deswegen, vielleicht, Sie können auch vergleichen, Sümeyra bei uns. Letzte Prüferling, ja, Herr Çetin. Ja, nicht letzte, aber İbrahim und ja. Leider İbrahim hat auch keine Dokumente über Divertikulosis. Aber wir können in Gruppe schauen. Ich denke, entschuldigen, ich denke, divertikulitis Fall ist in der Prüfung sehr einfach. Schmerzen, andere Informationen detailliert. Zum Beispiel, ihre Vater Krebs oder nie. Ich denke, nicht wichtig, weil die Patientin hat diese Schmerzen und diğeri und Blut, im Blut. Ha, denken wir, ya o da entweder divertikülitis o da Darmkrebs karsinom. Natürlich denken wir nicht verstehen Fall. Aber meine Papier habe ich keine Informationen. Außerdem Aber alles gut, das ist für Sie auch ganz wichtig. ja, Beni. außerdem ich möchte sagen, als Differentialdiagnose, Herr Doğan hat gefragt, ich meine über diese Fall Karsinom und ulcerativ Kolitis. Nein, keine Harnwege-Infektion. Ja, okay, keine Harnwege-Infektion befunden Sie in der Fall. Okay, aber Entschuldigung, hocam, ich komme ein Minuten, bitte weitermachen Sie. ja, meine Meinung, ich habe gesagt, als Differentialdiagnose denke ich darüber. Krebs yani Darmkarsinom und ulcerativ kolitis. Ja, yani Çetin hocam hatkezak han ve enfeksiyon ya natürlü ama ülseratif kolitis bezonder krankat du erkler wenn die Prüfung wenn die in wenn du in der Prüfung gut erkler ülseratif kolitis ja ist ja sehr gut kein Problem. Ich wollte sagen, aber weil der Patient ist 65 Jahre alt, habe ich das ausgeschlossen. Deswegen habe ich nicht geschrieben. Die Alter ist, das ist zum ersten Mal und ähnliche Beschwerden sind zum ersten Mal oder dieses Beschwerdebild ist zum ersten Mal und keine Wiederholung oder Ja, wiederkehrende zaten. Verhaltnis und der Patient ist 65 Jahre alt. Ulcerative Kolitis erwarten wir vielleicht Ja, jünger Menschen. Ja. früher, ja, vielleicht 40er kann sein, aber deswegen habe ich Ja, das richtig. abgeschlossen. Richtig, aber zaten aber ist es nicht möglich. Ach so, ja, natürlich. Heute Morgen habe ich für die Erfahrung gelesen. Prüfling hat gesagt, ulcerative Kolitis und Karzinom Prüfer ist sehr freundlich. Okay, ich schreibe Und vielleicht statt Hansinfekt kann ich ulcerative Kolitis schreiben, weil ich ein bisschen besser oder im ja. Vergleich zu anders besser erklären Ja. kann, würde Ich ich möchte gerne, ja. etwas sagen. Für habe ich dir gesagt, Herr Dogan. Bei Vorstellen können wir keine Darmentzündung, Dickdarmentzündung gesagt. Diktam. Ich habe Darmentzündung. Diktam oder Darmentzündung gesagt. Ich Dickdarm. kann mich nicht daran erinnern. Diktam, oder? Dickdarm. Gelinde. Darf ich fragen? Für Doktor Beni. Evet. Könnten Sie mir erklären, warum gibt es bei divertikülitis vasalasın probleme? Ja, richtig. Hochwahrscheinlich gleichzeitige Beschwerden. Hochwahrscheinlich. Aber denken wir bei der Patientin kolovezikale füstüle. Aber bei dieser Situation hat die Patientin über Beschwerden gesagt. Die Patientin hat nicht gesagt, aber kolovezikal füstüle denken wir. Okay. Evet. Darf ich fragen? Evet. Darf ich fragen? Evet. İbrahim Pür hocam, dur. Önce ben mi diferansiyel. sordum? Ha, en son. Benim Sıkıntı hocam, yok. ismi Auf okay. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zuerst habe ich gefragt. Ja. Ist es kolovezikale füstülü, o da Drucken, Pressen o da. Aber die Patientin hat Dizüri, Schmerzen, brennendes Okay. Gefühl. Okay, Okay. wegen Drücker hat die Patientin Pollaksürü Kolak akzeptiere. Aber die Züri, Patientin hat Dizüri gesagt, brennendes Gefühl. ya. Brennendes, keine brennendes Gefühl, okay, denken wir Drücken Beschwerden. Beim Dizüri Ja. sagen Sie Fistül filat okuyor. Su erst denken wir entzündük. Ama besonders bei der Patientin sagen können wir sagen in der Prüfung zuerst denken wir Harnwegsinfektion dann kolovezikal füstüle. Als Komplikation oder Ja, kann richtig. kompliziert sein. Okay, richtig. Ja. Aber dabei ich denke, der Urin muss Ja. trüb oder mit Ja. Ya. Fäkaloiden Ya. sein. Richtig, richtig, richtig. Vasalasın probleme ist andere Krankung wir denken Ja. dana. Ja, okay, danke. Und Herr İbrahim bitte. Danke schön. Als Differentialdiagnose würden wir zum Beispiel Urolithiasis oder Colitis ulcerosa. Aber kann man so denken, zum Beispiel Amöbische Colitis ist gleich zu oder ähnliche Ja. Beschwerden. Ya, anomişa kolitis, ona Noah kolitis, Noah kolitis, ya okey, ama das ist spesifik diagnoz. Dipyrifamu hochwahrscheinlich möchten mir von unserer oder das ist richtig ist es bu Karsinom und ülcerative Kolit bei dieser Harnweg-Enfektion. Harnweg-Enfektion oder Colitis Ja. ulcerosa. Sie würden diese differenzielle Diagnose schreiben. Ya. Karsinom und yani ben normalde karsinom ve idrarüllü enfeksiyon yazacaktım ama bu fali bu sabah okuyunca çetin sunum yapmak için orada arkadaş ülcerative koli yazdığını ifade ediyor ve pürfenolundan memnun olduğunu söylüyor. Bence alakasız ama bir alternatif olarak düşünebilir diyorum yani. Nein, diese Liste erfahrung beni diese Peripherie hat ulcerativ kolit und Kolonkarzinom Ya. Ya. geschrieben. Oberarzt hat zufrieden. Ya Mit, ja. ja. Aber Aber ja. heutige unser Fälle, Herr Doğan, heutige unsere Patienten hat ungewollt Gewicht Veränderungen. Nein, aber ich meine, Nein. die Verstopfung ist überwiegend. Ulcerative Colitis erwarten wir zu häufig. Oder Yamin abi? Ya häufigse Schüttelgang und Blut zu viel. An bir şey verştene bir şey verdin haben die Patienten Okay. ama yani denken wir Okay. darüber. Okay. Kliniğe bu Okay, kadar Lenin. takılmıyorlar zaten bence. Entschuldigung, gestern Abend hat Frau Danisch ein bisschen anders Informationen gegeben. Zum Beispiel FSP hat nicht nur Fachsprachprüfung, sondern auch Kenntnisse. Haben Sie das gehört? Ja, leider. Ich möchte nicht Und noch mal hören. sie hat gesagt, dass wir ausführliche Informationen bezüglich Fälle lernen müssen. Und natürlich, wir werden diese Fälle ausführlich diskutieren und ausführliche Informationen erhalten. Und natürlich, wir werden, was ist Divertikulose, Divertikulitis, die häufigste Ursachen und häufigste Symptomen und differenzielle Diagnose. Dieser Fall ist nicht schwer, aber wenn Kenntnisse Prüfung bezüglich Kenntnisseprüfung oder Informationen beurteilen, aber das ist nicht einfach. Ja. Okay, ja, Okay. natürlich. Herr Doğan, hat unser Patienten Fieber? Ja. Fieber war 38,8 Grad Celsius. Okay, wo hat sie gemessen? Ja. Danach wurde nicht gestellt, leider. Okay, das Aber auch. ich werde bei der körperlichen Untersuchung natürlich wieder als Ja. vital Parameter den Körpertemperatur kontrollieren. Deswegen Das ist mache okay, ich machen das. Sie. Ja. Danke. Wo kauft diese Frau Abführmittel? Weil es nicht wichtig ist, habe ich nicht. Ich meine, Entschuldigung, ist das ärztliche Rat oder Natürlich. Ja, ich wie werde das bei der körperlichen Untersuchung abklären. gerne. Hat sie 2 Wochen Stuhlgang? Ja. Verstopfung. Sie hat seit 2 Wochen Verstopfung. Ja, Verstopfung. richtig. Hat sie deswegen einen Arzt besucht oder möchte ich das fragen, ja, wissen? Beschwerden oder wegen dieser Beschwerdekomplex, nicht nur wegen Obstipation, habe ich gefragt, aber der Patient hat erzählt, die damalige Operation wegen dieser Beschwerdebild, nicht nur Schmerzen, aber ja, nein, bezüglich Schmerzen hat der Patient vermutlich verstanden, deswegen hat er sie so beantwortet, vielleicht. Okay. Ich weiß nicht. Haben Sie Ihre Gewohnheiten gefragt über Ernährung? Leider nicht. Okay. Hocam bunları sadece soruyorum. Özür diliyorum. Yok Hani yok haklısınız. Bu eksikler nasıl yani sorarız siz haben sınavda ben de völlig bilmiyorum. Ya ya sormalı mıyız onu völlig da bilmiyorum ama sadece fikir, beyin hani yok fırtınası gibi. haklısınız. Bunlar işte zaman baskısından yani aklıma geldi bir ikisi Kesinlikle. de Bayus auch. Ama wegen der bitte Zeitdruck wollte vergessen ich Sie nicht. nicht. Bis jetzt kommt diese Fälle immer Familienbelastung mit Vater hat Polyp, O da fatahat kolon karsino. Okey, o da mutavay sihni. Hmm. Ya, aber immer familiär belastung auch polip. Und Okay. okay, ich lese, aber ich musste auch wählen, welche ist wichtig oder so. So, welche Gruppe gehört Ramipril? Ramiklit ist eine ACE-Hema. O da bir Okay. kanban auspreşin. Angiotensin konvertansin hema. Okay. Was ist Divertikulitis? Eine Ausspülung im Darm. Und ist? Entzündete Ausspülung in Okay. Dickdarm. Ausschüttelpunkt. Ausspülung, Entschuldigung, nicht Was Ausspülung. heißt, was bedeutet Ausschüttelpunkt? Ja, wegen langzeitiger Obstipation kann das austreten. Die alle Wand weg, alle Darmwandstiche oder Stiche können ballonartig draußen verlegen. Geht das? Oder? Schleimhaut des Darm Dickdarm oder? Nicht Schleimhaut, auch die tiefere Stiche, oder habe ich falsch erklärt? Nicht Schleimhaut. Beni hocam, könnten Sie uns helfen? Bir yana git de 11 şeyde. Okay. Okay. Was ist Kann ich ein Meckel-Divertikel? ja, besser. Besser. Gerne. Die Divertiklose bezeichnet das vorhandensein sein von Divertikel ohne Entzündung. Bei der Divertikulose liegen multiple Divertikel im Kolon vor, meist im Sigma. Okay. Keine Entzündungszeichen. Im Gegensatz zu Divertikulitis. Ist Ausspültung der Darmwand, Divertikel. Ohne Okay. ein Divertikel. Aber multiple, mehrere Divertikel ist Divertikulose. Und wenn Divertikel entzündet sich, Divertikulitis. Welche Wandschicht das Problem ist? Schleimhaut? Ich denke nicht Schleimhaut, mit Gewebe. Mukosa und Submukosa. Submukosa, ja. Okay. Was ist Ausschüttelpunkt, Herr Doktor? Ausstülpung ist ein Bedeutet Ballon. auch Ah. gıdıklaşma gibi, dışarı doğru çıkması. In Deutsch bitte. Deutsch bitte. Ein Minütchen. Ausschüttelpunkt ist Wohlverbund muydu? Hani bu şeyler. Tecrübe. Forbolbung, o muydu? Forbolbung O gibi bir hocam, şey o mi? Forbolbung. Ya, Kanza ich kann auch vorlesen. Eine Ausschüttelung ist eine sackartige gluh. Vorwölbung oder hervortreten von Gewebe nach außen. Okay. Das ist sehr gute Könnten Informationen. Sie uns diese Sätze schicken, bitte? Eine Schüttelung ist eine sackartige Vorwölbung Könnten Sie und schreiben, gleich. bitte online. Okay. Danke. Bir şey sorabilir miyim? Fıtıklaşma, eğer fıtıklaşmaysa bunun cevabı herni de diyebilir miyiz buna? Yok yok yok abla, diyemeyiz. Ha, olmaz. Herniyasyon yani. Herniyasyon gibi. Mukoza ve submukozanın bağırsaktan dışarı doğru sek artık ediyor, kese gibi. Fırtlama Yazdım ben. gibi. İşte Bu cümleyi herniyasyon. yeterli. Gut schreiben. Eine Ausschüttelung ist eine sackartige Vorwölbung oder hervortreten von Gewebe nach außen, mukozan, submukoza. İkisi etkileniyor. Danke. Bunu şeyden işte anlatmışlardı da. Beni Tamam. hocam kaçtı ya. Ah. Ben burada ChatGPT'ye sordum da fıtıklaşma Bir defa diye sorunca mı? herhalde şey yaptı. Tamam. Ya işte teorikleri arttırdılar diye dün biraz ortalığı biraz müşteri toplamak için kızgınlaş şey yaptırdı da neyse İpek abla sen oku. Okey. Okuyabildiğim kadar. Her Çetin, her Doğan. Was ist die CT Ja, Nachteil? CT. Ay, CT. CT, meinen Sie ein Bilgebendesverfahren? Sorry. Ja. CT. Okay. Die Strahlenmenge wegen Ja, und Strahlenbelastung. auch wenn Danke. wir ja mit Kontrast, wenn wir ein CT mit Kontrastmittel veranlassen, werden wir der Patienten natürlich Kontrastmittel kann nierenschädlich sein. Es ist auch ein Nachteil und auch die klaustrophobische Menschen kann das Unangenehm sein. Ich meine wichtigster, die Antwort ist wichtigster Nachteil, das ist Strahlenbelastung. Aber auch Kontrast kann sein, wenn, okay, tamam, Strahlenbelastung, okay. Okay. Vielleicht auch ich bin, da bin ich nicht sicher, aber mit der Patientin hat Klaustrophobie in Platz, Dortmund Platzangst. Platzangst. Angst, ja. Vielleicht in Dortmund gibt es offene CT oder MRT, da bin ich Ja, es gibt auch in der Türkei viele offene CT CT für auch. Okay. klostrophobisches Okay. Patienten. Aber okay, dann wichtigster Nachteil ist Strahlenbelastung. Okay. Und in welcher Einheit wird die Strahlenbelastung gemessen, wissen Sie? Meine ist Gerät oder Einheit? Einheit. Einheit ist Radyasyon şey işte. Strahlenbelastung. Dann Prüfling hat diese Frage als dies antwortet. Ich könnte sicherlich nicht alle Fragen beantworten, hat gesagt. Dann die Oberarzt lächerlich für über ihn. Cevap ne abla Yani. şey yani şey değil mi bu radyasyon birimine neyse hafta 3 weiß ich nicht. Okay, lernen Sie bitte, dann schreiben Sie uns bitte. Okay. Okay, dann lese ich anders. Oh, was ist Mumps? Siz Ziegenpeter. Ziegenpeter. Auf Deutsch Ziegenpeter, oder? Ziegenpetra. Okay, weiß ich nicht. Petra, nein, Peter. Peter. Peter. Peter. Peter. Peter. Ziegenpeter. Okay, in Fachbegriff, da, in Para welche? Ja, ich meine das. paratoides drüsen entzündung. Parotitis. Drüsen in entzündung. O Okay, da weiß ich nicht. Parotitis yazmış. Okay. Welche Komplikationen gibt es? Grey, Entschuldigung. Grey. Bir G'ye, G'ye. G und Buchstabieren Sie bitte. einfach G wie Gustav und kleine Yoga. Nein. Y, Okay, was heißt das? Y, Y. Was heißt Ja, die Einheit der Radiation oder Strahlen. das? Okay. Okay, die Komplikationen der Mumps wichtigste ist Unfruchtbarkeit wegen wahrscheinlicher Orchiditis und auch Meningitis, Enzephalitis kann sein. Und Minderung. Orchit Na, und wichtigste ist Enzephalitis und Orchitis. Parotitis und Orchit. Ja. Okay, vielleicht Orchitis kann. Hormen Ja, kann sein. Ja, natürlich kann sein. denk auch. Unterschied zwischen Paresi und Parestesi. Eine ist Lähmungen, andere ist Sensibilitätsstörungen. Nein, die beide ist nicht Lähmungen. Nein, eine. Ich habe eine. Welche ist? Parestesi ist Sensibilitätsstörungen, heißt auf Deutsch Kribbeln. Und Ja. Paresi ist Ha, Lähmungen. Parese ist Lähmungen. Okay. Okay. Habe ich schon falsch Okay, das gesagt? ist. Ja. Ja. Was ist Taubheitsgefühl? Hypersgefühl ist Hypostasie. Hypoästhese. Hypoästhese oder Hypostase. Hypostasie. Ich weiß nicht die richtige Schreibung, Ich aber weiß auch nicht, aber. Hypostasie vielleicht. Kribbeln ist Parästhesie. Ja, Sie haben recht. Wie Ameisen laufen. Ja. Und Hypokalämie. Und komme ich zurück. Ja, immer Differentialdiagnose Colitis ulcerosa und Kolonkarzinom geschrieben. Die andere Prüferin auch. Die Kommission mögen diese Differentialdiagnosen für diese Fälle. Und ja, und gleiche Fragen. Was ist ein Meckeltwerkel? Haben Sie erklärt, oder? Liebe Angeborene Ausstülpung, aber Okay. echte und aber In nicht welche? Mukosa, nicht nur mukosal und submukosal Schichten, als auch sondern auch die Gewebe und glatt Muskelschlag Schicht und die Gewebe Bindgewebe. Echt diyorlar. Echt. Gerçek divertik. Echt. Echt genetik. Ja, Divertikulitis, meistens wegen Pseudo-Divertikulitis. Bei Evet. Pseudo-Divertikulitis gibt es nur zwei Schichten. Da die Verlagerung der zwei Schichten, Mukosa und Submukosa, aber bei Meckel alle Wandschichten Auch ausgespült. muskulares. Teil. Kann ich Musküler vorlesen? Teil. Wandschichte heißt Mukosa, Submukosa, Glatmuskelstiche und Bindegewebe und auch die Felle, Darmfell. Darmfen. Okay. Darf Okay. ich Wo vorlesen? Darf ich vorlesen? gerne. Okay, Das ja. Mittel, die Vertikel, ist eine angeborene Ausschüttung des Dünndarms. Dünn. Ja. Meist in Ileum und echt die Vertikel. Ja, ich möchte auch wissen. In welche Ileum. dick in ileum. Manchmal mit diesem Patienten ich möchte fragen, dass vielleicht hat jemandem eine würde eine Appendektomi durchgeführt. Das heißt keine Meckel Divertikel sein. Bei der Appendektomi auch Meckel Divertikel Platz entfernen. Wissen Sie, ist das gleiche Stelle, möchte ich wissen, aber vielleicht habe ich. Ich denke meistens auch rechten. Meckel lokalisiert meistens natürlich rechte Seite, weil die ein Teil Dickdarm, Dünndarm Ileum. Ileum, ja. Auf Deutsch was vardı Ileum? Ich habe Krummdarm oder Ileus Zwölffingerdarm und heißt, das ist anders. Entlerdarm oder nein Hediye, kannst Krummdarm. du bitte şu schauen für uns? Krumdarmış ich denke. İleus, Ya. Deutsch Okay, ya. Begriff. Ne İleus? İleum, ay İleum. İleum, Was ist Deutsch Begriff? İleum. Was ist? Was ist Was das? ist Deutsch Begriff? İleum. Das Bundan. İleum. Was İleum? Krum da mı ya işte? Aynı şey. Deutsch Begriff Krum, krum da. bitte. Kurumdan. Zwölffinger Lerdan. krum. Lerdan krum da. O da. Zwölffinger Lerdan, dam. Cejunum. Lerdan krum da. Okay. Ya. Ya. Duodenum der Lerdan. darm. Ya. Jejunum der lir darm. İleum der kurum darm demiş. Atıyorum bunları. Okay. Atalım. Ya. Herr Çetin, Entschuldigung, das war gestrige Frage, aber heute möchte ich nochmal wiederholen. Wo kann man Ikterus im Augen sehen? Leder Haut Das heißt? verfärbt gelblich oder Okay. verfärbt gelblich Okay, bei Lederhaut in Fachbegriff. Sklera Okay, danke. oder auf durch Latein, okay, Lederhaut. Latein, Sklera, Entschuldigung. Okay, muss ich im Krankenhaus bleiben? Hat der die Patientin gefragt? muss Muss ich sie im Krankenhaus? Erhat fragt ja Erhat gefragt. Was haben Sie geantwortet? Abla istersen seyredelim. Tekrar olmasın. Bir vakit şey ya. Kıymetli. Okay. In diesem Fall hat die Patientin auch manchmal Laktozunverträglichkeit. Reagiert auch Bauchschmerzen. Ne? Und Blähungen. Diese Durchschau, ja. Ja. Bei mir alles nur Movicol-Tabletten. Wissen Sie, was ist das? Movicol. Movicol. Vielleicht kann das sein eine gegen Reizdarmsyndrom. Oder gegen Obstipation. Was inhalt das oder? Könnten Sie bitte schauen? Oder Movicol. T. Zwei, dreimal pro Woche. Ich denke, das ist für Verstopfung. Ich schaue. Bağırsak hareketlendirici gibi bir şey mi acaba? Ja, ich habe Gegen Verstopfung einnehmen. Das ist ein Medikament oder Abführmittel oder so. Das ist Was Tabletten. ist Wirkstoff? Şase. Wirkstoff oder generik Wahrscheinlich was? Magnezyum, ich gucke. Polietilen glikol. Polietilen glikol. Okay. Bağırsakta su tutarak dışkıyı Okay. Okay. Etrafının dağılımı. Was denken Sie über Operationen, Herr Ja. Çetin? Wenn Divertikulitis nicht kompliziert ist, warten wir nur 6 Wochen zur Koloskopie ab. Ja, vielleicht, wenn komplizierte mit Perforationen oder Fistülen oder Abszess, je nach der Ursache, je nach der Komplikation operieren wir. Zum Beispiel, falls ein Abszess, sollten wir die Abszesse drainieren, gibt Okay. es abflüssen oder ab aus Flüssen, Ausfüllen. aber ja, wenn es ein Fistül gibt, sollten wir Fistülreparatur durchführen oder Oder? sollte die Chirurgin oder bei Perforation eine Resektion, partielle Resektion kann erforderlich sein. Ja. Rezeksiyon des betrofenen darm abşiniz. Ya partiyel ya petrofene Oh. partiyel rezeksiyon. Betrofenen darm abşiniz. Oh. Okay. Burada şey Polnarkoze yazıyor. und Vertiglichkeit diye de geçmiş hocam. Bauchschmerzen und Blähung diye alerjilerde bu da geçmiş. Polnarkoze und Vertiglichkeit. Vermutlich ist das nicht Allergie oder ist das nicht Allergie, die Patient Oder Unverträglichkeit. mir uns ja vielleicht Unverträglichkeit, Patient nicht die Narkosmittel gut verträgt und das heißt nicht Allergie, die Beschwerde bild passt dazu nicht, ich denke. Okay, aber kann man Unverträglichkeit schreiben? Ich Dies oder? würde so schreiben, zum Beispiel Ja. als Laktoseintoleranz, Unverträglichkeit. aber ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist oder Ja, das ist